Wo bist du wieder? Ja, wir hatten diverse Gegnerplatz gemacht, also das war so ein bisschen besser, ne? Anfang Januar. Das Problem ist, es gibt wahrscheinlich theoretisch einen kompletten Mitschnitt, aber den kriegt man ja aber nicht. Also, inzwischen habe ich natürlich eigentlich getan, also, was hat der Platz gemacht? Also, wer das hatte Platz von Robert Jordan kennt, also dieser Balkan, der da heißt, Dunkle König. Ich habe natürlich zuletzt hauptsächlich so Psychopath-Typen, aber ich habe auch so eine Art Abwandlung vom Rat der Zeit mit einem Satan, der echt viel, viel problematischer ist als in dem Buch. Wobei viele Sachen auch in dem Buch so bei mir umgesetzt wurden, aber das ist dann halt Science-Fiction-mäßig aufgebaut. Also dieser Satan war so eine Art hyperdimensionales Wesen und ah, ist natürlich schon so die Sache, ne? Auf jeden Fall, wir waren mal hochgelassen. Also, das Problem ist, ich bin ja in meiner Welt ein Typ, der praktisch eigentlich für eine Art Regierung arbeitet, die, ich sag mal, wenn das Universum in einer höheren Struktur ein Fraktal ist, dafür zuständig bin, zum Beispiel Planeten zu erscheinen, das heißt, in Betrieb so viel einzuwickeln, ob die nicht rauskommen. Um die dann, ich sag mal, wirtschaftlich so weit auszubeuten, bis zum Beispiel der Planetenkern komplett abgebaut ist. Für Völker wie, die heißen jetzt Lieber, ne? Die bauen damit Raumschiffe und halten praktisch unseren Planeten, praktisch in meiner Welt seit 300.000 Jahren auf dem Status quo, das heißt also, zum Beispiel Jesus hat vor 1000 Jahren gelebt und war im Grunde eine Sache, es klingt sehr hart, aber praktisch um uns, oder für den Wissen in Klar zu machen, ey Jungs, ihr könnt an einen allmächtigen Gott glauben, von mir aus, aber wir sind Herrscher, ne? Das heißt also, vor 400.000 Jahren waren wir mal eine blühende Kultur, hatten auch diverse Planeten besiedelt, es lief ganz gut. Ein paar Sachen waren echt scheiße und, ja, irgendwie nach, etlichen tausend Jahren haben wir wohl eingesehen, dass der Kampf so nicht zu führen ist, waren ziemlich frustriert und dann haben die armendes Zustand von 1000 Jahren einfach zu glauben, was uns weiterhilft. Danke. Und seitdem entwickelt sich der Planet praktisch mehr oder weniger auf so einem Niveau, dass wir hier Bergbau tragen, von dem Planeten auszubeuten. So ein ominöses Stiebervolk, das eins der mächtigsten jetzt auf eine Gesamtmasse von, naja, wir haben da zumindest ein paar Überreste in Biocontainern. Und das habe ich jetzt schon mal als Spoiler angekündigt, die haben die mit einer Art Neurovirus platziert, also ich. Also es gab so Geräte, und damit haben wir auch dann nachher diesen ganzen Satan fertig gemacht, also die Spieler und Satan, die wurden alle relativ ähnlich hingerichtet, also mit unterschiedlichen Ansprüchen. Das heißt, ich finde natürlich, wenn ich so ein fucking Spielwortplatz mache, die natürlich auch sinnvoll wirtschaftlich verwerten. Das heißt also, diese Satanen und die Spielwort, das waren so zwei Hauptprobleme. Wir hatten ein paar andere Probleme, aber das ließ sich relativ problemlos lösen über Piking-Methoden, aber das Problem ist also, es gibt praktisch die Strukturen, also so. Unser Universum ist so eine Art Cluster, ne? Unser Universum wird mal Stern. Und diese vier Universen setzen sich zu einer Art Supergalaxie zusammen. Und davon gibt es ganz, ganz viele. Und diese Cluster aus Supergalaxien, nennen wir die Dinger mal, setzen sich zu Kristallen zusammen. Und das ganze Universum ist ja fraktal aufgebaut, das heißt, es gibt eine gewisse Grenze, das Fraktal lässt sich praktisch immer wieder zusammenfassen zu einem Punkt und würde sich sofort wieder ausbreiten, dass das so ein Fraktal ist, dass das so funktioniert. Das Ding ist, diese Grenze kann man schlecht verbinden, aber wenn man es geschafft hat, kommt man an einen Punkt, wo man, ich sag mal, diese Satan-Viecher relativ direkt angreifen kann. Also mittlerweile, also konnte. Also jetzt sind die auch weg. Also vielmehr gibt es auch. Das Problem ist halt, es ist so ein bisschen wie bei H.G. Wells, ne? Bloß dass es schwer ist zu unterscheiden, ist das jetzt wirklich oder erfinde ich das. Ne? Ich beobachte die Welt schon sehr genau und habe aber auch meine eigenen Gedanken. Und das ist teilweise dann kann mir vorstellen, für jemanden, der jetzt nicht so involviert ist, ne, gerade in die Ecke kann, dass die weiß, wie anders ist, ne, aber das ist halt auch, ich muss einfach überlegen, was kannst du so bringen, weil diese Seitan-Typen, die haben natürlich, die sind nicht, dagegen ist das einfach noch nicht. Und die sind natürlich relativ übel trainiert worden, die jetzt zu beziehen, die uns nur praktisch finanziell unterdrückt haben und ausgebeutet haben, nur Tausende weg, ne? Die waren nicht ganz so schlimm. Die, also das Ding ist, Insa hat halt so ein Baby in den Tagen gehabt. Also sie hat immer in ihrer Fantasiewelt ausgegangen. Wirklich halt manchmal so kleine Tiere oder so, wie die Bio-Deceptor aus Riorion, die sie züchtet. Und bis auf die Killer-Venus-Zeraptoren, wo du denkst, eigentlich sind die schlimm, aber das waren die einzigen Viecher, die sie hatten, die nicht wirklich gefährlich waren. Also diese Baby, die wir erfahren, das sind so als organische Raumschiffe, brauchen wir natürlich Nahrung. Und ich weiß nicht genau, wie ich es aufbauen soll, aber ja, also letztendlich sind die Sliver, es gibt halt so Todeskämpfe, nicht. Das ist praktisch, wie bei dem Borg, der Typ, da ist ja halt Connection, wie bei dem Borg, die sind ja auch praktisch, wenn so Organfabriken mit raus wurde, später nachher zu ihm dann Warfarm gemacht, aber das angefangen hat das praktisch, als die Borg praktisch eingetrickst haben, da alles zurückzulassen, was sie an Finanzen hatten, um die auszubeuten, dass die Borg halt weg waren. Auf jeden Fall, die Borg sind in meiner Welt besiegt, also kein Problem. Und die gebrauchten Raumschiffe, die haben die unter Einkaufspreis verkauft, aber das haben die Borg ja praktisch geschenkt, also von daher ist alles reingesinnt. Okay. Ja, die Borg, ja, die Borgschiffe, die ich auf Lager hatte, die haben die teilweise verrammt zum halben Einkaufspreis, also, ja, weißt du, die haben diese Produkte abgezogen, also ich habe nicht wirklich was bezahlt. Das heißt, was Einkaufspreis ist, das muss ja nicht wirklich bezahlen, also die Borg praktisch geschenkt. Nicht geschenkt, aber wirtschaftlich haben die mir das geschenkt. Also das einfach geht betrachtet. Und auf jeden Fall, die heißen Todesgeld. Wir sind am Anfang in so einer Art Höhle mit einer Struktur aufgeschlagen, aufgefallen. Toll, ein Freizeitpark und so eine Art super Luxus-Erholungszentrum. Schick mal den Nordrhein, so ein bisschen Erholungsfeld gestellt. Wir wollten nur meine kleinen Nordkinder in so einer Art Super-Disneyland praktisch verwerten. Das fand ich natürlich nicht gut. Haben wir natürlich schon analysiert festgestellt, dass so eine Art, ich werde nicht sagen, Teufelsanbieter an sich hat ja noch eine halbwegs christliche Kultur. Also die waren auch wohl ziemlich scheiße drauf und dann festgestellt, okay, ich weiß gar nicht, wie die Dinge erhärtet. Wir hatten auf jeden Fall solche neuralen Anpassungen hier. Das heißt, die haben dann praktisch deren Gehirn analysiert und geguckt, die haben keine Freunde, aber Alliierte und sie hatten noch eine zweite Struktur, das heißt, die hätten irgendwas nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Wir hatten ja zwei fixe Gehirnstrukturen, die nur bei denen vorkamen. Aha. Und dann haben wir praktisch eine Psychovirus in dieser Gehirnmanipulationsgeräte eingebaut, so dass die, ich will gar nicht genau sagen, was ich gemacht habe, so, weil das war natürlich, es waren da super böse Wesen und die wollten ja loswerden, aber das, was wir da gemacht haben, das war vielleicht etwas inhuman, weil okay, was wir da gemacht haben, ist der Eingeweihten schon bekannt. Das war natürlich ein bisschen hart, weil die haben noch praktisch, also die hatten so einen Mann und eine Frau als Anführer, sie haben natürlich gesagt, bilden wir das Biovirus, wir konnten das einstellen, das Biovirus, also dieses telematische Virus praktisch, an diese beiden Personen, um das erstmal einzugrenzen. Das heißt, alle, die telematisch nicht connected waren, die waren natürlich vorstehend auf dem Rad der Zeit, für die war solch unsere Quelle zuständig. Aber wir wollten das erstmal im kleinen Rahmen testen und haben nur praktisch deren Netzwerk zu machen, indem wir den einprogrammiert haben, mehr oder weniger die Sucht nach Schmerzen. Allerdings, Sucht ist, das ist wie eine Crackfrucht, ne? Die haben, sind wie auf, das ist potenziell wie was Crack auslöst, als Sucht, aber nach Schmerzen und Selbstmord. Das ist wirklich etwas unglücklich. Aber du hast natürlich in jeder Fall normalen Sucht kein, ich sag mal, Entlastungstrauma. Das heißt also, die waren danach süchtig, dann anschließend sich selbst umzubringen. Die Völker waren auch so zu denken, dass sie sich nicht ohne zu töten konnten. Also das war natürlich relativ grausam. Ne? Das heißt, also, die waren praktisch, wie Crack dann hieß, auf die Aufsuchung nach Schmerzen und auf dem Weg selbst zu töten. Aber hatten nicht diesen Endorphin-Kick. Also normalerweise, wenn du Crack rauchst, geht dir kurz besser oder hast du Entlastung. Da war das nicht so. Wenn du Schmerzen hattest, dann ging das 3 Sekunden gut, dann brauchst du wieder Schmerzen. Aber du hast ja keine Entlastungserlebnisse. Du hast nicht die Kette gefühlt. Und, ja. Das heißt also, wir haben dann gesagt, okay, wir präsentieren hier ein Todesgeld und geben den Leuten eine Tötungsgarantie. Klingt erstmal nicht besonders verlockend, weil, weil du hast praktisch da reingehen können und dir wurde garantiert, wenn du das überlebst, ne, also du konntest auch nicht einfach reingehen, das heißt, also das Ding ist, das hat dich erstmal den ganzen Müll gekostet. Das heißt, um da zu sterben, musstest du erstmal deinen gesamten völkigen Besitz abgeben. Alles, was du hattest. Das heißt, wenn du 1 Million auf dem Konto hattest, eine Fabrik für 10 Milliarden Euro und noch diverse Kleinteile, dann musstest du deine Karte abgeben. Ich weiß jetzt gar nicht, wurden die auch gefoltert. Also, es gab dann später noch dasselbe Prozess, also ich weiß gar nicht, wie das damals genau war, das ist ja bestimmt auch schon wieder ein paar Wochen her. Das Ding ist, wir haben einen abgegeben und sind dann praktisch in, getötet worden, in so einer Art Todesgeld, wo die praktisch dann verwertet wurden. Ja. Das ist natürlich doof für die, ne? Ja. Das war das Problem, ist halt, das war also festlaufen, ne? Für das große Projekt. Einfach zu sehen, sind die bereit, alles aufzugeben, nur zu sterben? Weil die konnten sich dann ausrichten, kann man das nur selbst, geht nicht. Das Dumme war halt ein telepathischer Virus und die haben die auch nicht gefoltert. Wir wünschen, sie hatten die irgendwie noch gefoltert, einfach weil sie es brauchen, aber das Ding ist dann, wie die Todesgäste sind, wenn die erstmal laufen, dann laufen die und dann sind praktisch alle in seinem Netzwerk reingelaufen, weil es ist natürlich auch so Sachen, von ein bisschen Promotion, dass sie wissen, dass sie da sterben, also so wie wir es brauchen. Und die haben praktisch dann alle ihre ganzes Vermögen an der Kasse abgegeben. Und es ist halt, wer kein Geld hat, darf sogar sonst versterben. Und du hast am Ende umgerechnet, sogar wenn du das über die 20 Cent 200 Euro bekommen. Einfach als Entschädigung dafür, dass du nicht gestorben bist. Da habe ich halt lange überlegt, kannst du was eigentlich präsentieren, weil ich finde doch ganz grausam, ne, weißt du. Wenn du so auf Schmerzen aufhörst, dann ist sie oft schlecht. Man will unbedingt sterben, das ist natürlich klar. Ist ja auch nicht schön, was man so macht, aber das war halt so ein Test, aber ich muss ja sehen, diese beiden Anlaufpunkte, in denen die Strukturen funktionieren, die, und da war noch Zeitproduktion, dass ich mir ein bisschen neugieriger machen musste, das Gerät hat auch sehr schön funktioniert. Und ich muss natürlich die Neuen haben, das Ding, haben sie quasi sehr kurz das Gerät gemacht, damit sie auch sauber programmieren können, und dann hat sich das Virus halt in seinen Netzwerken ausgebreitet und war aber gebunden, dass es, wenn er gestorben ist, dann ist das Virus praktisch mittlerweile auch tot gelaufen, wenn er aufhört. Wir haben aber gemerkt, es gibt keine Fehlschüsse. Und dann haben wir in Phase 2 das Virus mit der Person gebunden. Das heißt, also es waren praktisch dasselbe bei Tarnfalls, ne? Bloß, dass das Virus, dass das Virus dann freigelassen wurde, ja? Ja, eben. Das. Man konnte dann praktisch, also, wenn ihr wisst, ob ihr das tut, also, es ist praktisch nichts, was umprogrammiert wurde, sondern, ich weiß jetzt gar nicht, ob man durch technische Details ausmachen darf, im Detail funktioniert. Letztendlich war das nur, ich sag mal, oft ein bis zehn, 8 Sekunden langer Impuls, ne? Den sie ausgesetzt haben, das heißt, weißt du, deswegen, die Scanner, finde ich vorher, so Geld, ob die da wirklich freiwillig eingehen, um zu sterben. Das heißt, das ist staatlich gar nicht die Idee gewesen, einfach, Und Leute, die da zufällig mal rein wollen oder irgendwelche Zellen, die meinen, sie müssen mal reinschubsen, was sie da bestört. Das war einfach ein gleichgewicht. Klebte die dann festgestellt, ob du da freiwillig rein willst. Einfach, weil wir staatliche Sicherheit brauchen, dass das nicht schief geht. Das Ding ist auch, die waren alle offiziell zum Schulevorteil, so also die wurden dazu alle, ich sag mal, auf Basis von tot und auf gar keinen Fall lebendig gesucht. Das waren alles Personen in diesem Völker, das Volk war durchgängig so gehasst und praktisch von völkerlich zu benannt, war jeder einzelne tote Vorteil, das war auch. Und aber auch in der Regel nicht so, dass man sagt, tot sind lebendig, sondern die wollten nicht tot sein. Das war, weil die viel gefährlich waren. Und sonst hätte ich das auch nicht gemacht. und das, das Problem ist, die hatten alliierte Völker, die hatten keine Freunde, die konnten, die hatten praktisch nicht mal Hirnstruktur, um Freundschaft nachzuvollziehen. Die konnten das nicht. Die konnten mit Freundschaft an sich nicht anfangen. Die hatten keine Freunde. Es gab Alliierte, aber das war auch schon viel zu viel. Das Ding ist, naja, das auf jeden Fall, dann sind die praktisch auch alle Alliierten da durchmarschiert und was das für Fall. Ich werde nicht immer sagen, welche Zielstruktur sie verbunden haben, aber letztendlich war das dann ein relativ monotoner Schritt, wo die ganzen feindlichen Truppen durch das Geld sich haben platt machen lassen. Eigentlich relativ unstark geplättet haben. Und da gab es natürlich nochmal, es gab natürlich, das war so ein einfacher Fußball. Am Ende gab es dann nochmal so richtig Hände in den Kampf gegen, ich sag mal, die Verlorenen selber, das heißt, da treten dann auch Figuren auf die Moriane und Randaltor, ne, die es in meinem Roman wirklich gibt, aber leider ist es auch relativ, also das, ich weiß gar nicht, was ich präsentiere, das war relativ harmlos, also die mussten ja nur ihr Geld abgeben und sind gestorben. Das Ding ist, aus rechtlichen Gründen gibt es gewisse Vorschriften teilweise, wie die Gegner zu sterben haben. Ich will mal jetzt so, die sind dann teilweise auch die Trolle und so, also die Trolle sind diesen anderen Strukturen gewesen. Aber da sind auch Gegner, ich sag mal, es gibt so, ich sag mal, manche kennen das Gericht des Todes oder so, wenn du so denkst, das ist irgendwie schon eine sehr humane Hinrichtung. Das heißt, zum Beispiel der Satan selber, den haben wir offen gerichtet, dass er, bis der Jugend erstmal so weit war, dass er Städte finden konnte, braucht man wirklich keinen Kopf zu machen, also ganz schwierig. Auf jeden Fall ist er dann losgegangen, wie er einen Sohn hat. Vielleicht auch so eine Zeittechnologie, wo du praktisch eigentlich funktioniert in 63 Raumdimensionen und Gegner, ich sag mal, völkerrechtswidrig dazu zu bringen, Informationen zu gewinnen. Der Typ allerdings nach diesem Biovirus und diesen Attacken so fertig, dass er diesen Durchgang ziemlich genau 4662 Mal gemacht hat, aber in 140 Raumdimensionen und praktisch zunächst praktisch von einer der professionellen Domina, später von einer Borgkönigin und Tag Stetson, die leider auch alle noch übergeblieben von damals. Und dann hatten wir noch so eine Art Killer-KIs, Roboter, die das dann ziemlich perfekt durchgezogen haben. Und am Ende war dann seine Haarseele gebrochen und dann hat er seine halt auch, dabei wurden die ganze Menge auch von seinen Leuten noch platt gemacht, ne, vorher. Das Ding ist einfach, dass praktisch dann das Sturz in das Todesgeld, wo du dann praktisch verwertet wurdest, ja, dass das 1 Cent gekostet hat. Und, 1 Cent. Und das, ich weiß nicht, ich kann das, also, das Problem ist einfach, ich hatte jemanden darauf gesehen, also der hat praktisch für das überreicht, also der eigentlich wollte den Typen ein Cent sein, um dann, damit die bezahlen können, die Hinrichtung. Das kommt meistens, kostet also die Streife, das ist völlig klar. Das Ding ist, ich hab da gedacht, ey, Junge, leider kein Cent, das verbreitet nicht nur Probleme. Ich verlange die Seele für das überreichende Cent. Einfach, das ist richtig sinnvoll. Ja, dann hast du nicht irgendwie den Stress, dass du das irgendwie abrechnen musst, den Cent. Du überreichst mir das Hemd und dafür kriegst du irgendwie für sein Baby, gibt das von mehr oder illegal aus, um dich bei mir in Erinnerung zu erinnern, weil sie sagt, diese Foltermethoden waren dermaßen fertig, und die hatten auch noch die Suche nach Selbstmord, und die auch die waren so richtig nach Folter und nach Selbstmord, wie du auf Track suchst, ne? Du sagst, du keine Entlastungsfrau machst, das heißt, dass du dich besser, wenn dich Folter lässt. Das ist diese arme Veteranen, war am Ende so fertig, dass die Sonne selber die Seele gebrochen ist, wo er sagte, das war's, ich darf mich jetzt rüsten. Und er hat natürlich 4.662 Cent bekommen insgesamt. Und dann brauchte man, um den zu töten, ein spezielles Gerät, wo er sich dann auch freiwillig reingelegt hat. Leider hat er in Richtung ihm selber 64,62 € gekostet. Also, das war ein sehr, gerade für Aleida und an Atua ein sehr, weil die haben da echt gute Erfahrung mit ihm gemacht. Und, also, eigentlich kann ich keine kriegen, aber Aleida, der weiß ich nicht nach der Aktion. Also, die kann das praktisch, also kaum ohne einen Schrunz mehr tragen, da zu trinken. Keiner steht auf sich, das anzuguckt, aber irgendwie, die hatte da doch praktisch ihre persönliche Trauma am Rand auch. Auf jeden Fall, wir haben das, das war schon mal eine dieser Aktionen, die nicht so sauber waren, ne? Nicht so sauber, also. Die Fieber sind praktisch ganz ähnlich gestorben, ne? Auch so Psychoviren, ne? Also, das Dumme ist, das waren höherdimensionale Strukturen, ne? Das heißt, letztendlich haben wir die praktisch mit dem Bärentrick durch den Gate gelockt und Insass, die Detane, in großen Mengen, also wir haben letztendlich damit etwa 10 hoch 9000 Detane abgefüttert. Also die haben so eine Fressphase, da brauchen die Nahrung ohne Ende. Und ich weiß nicht, was jetzt mit dem passiert, die sind satt, dann an so einer Art Auffangpunkt und zu laufen dann. Und dann passiert einfach viel. Ich weiß aber nicht was, das muss ich erstmal entwickeln. Also das Ding ist, also praktisch, leider, die haben sie auch viele Implantate gehabt, die Kiefer. Aber das heißt, also die brauchen so spezielle, ich sag mal, diese Gelbfutter Aufbereitung. Das heißt, die haben die dann vertickt einfach als Libertanfutter. Also die haben die als praktisch als die, praktisch die gesagt, hier dürfen die Libertan, kommt zu unserem Tunnelsgeld. Wir füttern das Ding gerade. Dann haben wir relativ große Mengen die Viecher abgefüttert. Bis sie halt ihre Rette Großphase erreicht haben, bis sie die wachsen konnten. Das Ding ist, diese Kugeln zu aufbereiten, die waren sehr teuer. Und da muss ich dann meine Lebensfrage, ich bin praktisch mit 4 Frauen connected. Und da hat jeder, ich sag's euch gleich, nämlich ungefähr 1.000 € ausgegeben, um diese Kugel zu zahlen für die Stiebeaufbereitung. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Weil daraus werden nachher richtig tolle Raumschiffe. Leider ist für viele extrem hochentwickelte, die Detail des Fotos so richtig gebrauchen, aber das finden wir bestimmt noch Völker, die sich vergewaltigen. Ja. Also, Zeit habe ich halt als IP-Gegner mich selber laut die Computer auch. Das ist so die Sache, die Computer haben, als da nicht die Scam-Reichweite, dass wir das erfassen können. Manchmal gibt es auch im telefonischen Bereich so, diese verkaufte Brüche, weil sie sind halt bei einem Apfelmilch, bei so einem Mangelbrot, wo dann das Schwarz relativ sauer abgegrenzt ist, aber du auch so drin, wo ich das nicht weiß. Das war das Problem, ja. Dann habe ich noch so voll ganz übel, das war noch ganz übel. Irgendwie so aufgewühlt, wenn wir gehen, aber das Problem ist halt, die hatten Sterne davon, das heißt, also, die haben mich wieder nicht ernst genommen, ne? Die haben auch die neuen mehrfach ausgewartet, aber das, die haben wir dann auch fest gemacht, die haben wir auch in so einem, ich sag mal, in einem Notfallorganspende gekriegt haben, die wurden da zum Glück verarbeitet. Das Ding ist, da gab es ein paar Wesen, die nett waren, aber die hatten teilweise kaputte Organe, warum auch immer, wahrscheinlich wurden die verwüstet, auf jeden Fall so. Aber wir hatten dann plötzlich Spenderorgane, das wird schon sehr schräg für die, weil die kriegen keine Spenderorgane, aber wir haben die organisiert einfach, weil wir so Notfallorganspende hatten. Ja, das war, glaube ich, die gängigen Völker, die das Wie gesagt, insgesamt soll die Masse all dieser Gegner, also das waren natürlich gewaltige, fatale Strukturen, ne? Das Problem ist der Endkampf gegen, ich sag mal, die eigentlichen Auserwählten, also die Fahrer. Wir sind leider dazu gegangen, ich habe da einmal verstanden, wie ist aufgefallen, dass es verschiedene Fragen gibt, die allen so peinlich sind, die peinlich sind. Und diese Information, also wer den Hauptkampf kurz der Zeit kennt, weiß, am Ende steht, wie viel ganz, ganz wenig Gramm dieses Programmismus schon enthält. Und dann habe ich gesagt, wenn du von Energie entspricht, ne, von Gewicht, dann kannst du doch die erzeugte Materie, quasi, wenn du Radiosendung hättest, die das ganze Universum hört, und stellst eine peinliche Frage und lässt dann diese Materie, die dabei entsteht, also die Information, die dabei entsteht, die Peinlichkeit, die peinliche Betroffene, mich dann auch erwischt, umrechnen in Materie, in Gramm, da kam man auch etliche tausend Tonnen, ne? Also ich habe auch die genaue Zahl nochmal notiert, aber da habe ich gedacht, okay, kann ich mir das Verfahren nicht patentieren lassen. Weil uns ist dann später aufgefallen, dass diese Trudelskates in der Lage waren, zum Beispiel den Schmerz aufzukristallisieren, also die Information des Schmerzes aufzukristallisieren zu Kristallen. Winzige Kristalle, wenige Atommeter, irrsinnig klein oder kleiner als ein Proton, ne? Dann das Ding ist, ich bin ja auch ein bisschen, also man denkt vielleicht, also ich war halt bin ich ja nicht wirklich. Ich habe halt meine Gegner dann teilweise, also wir haben dann erst ein Teilchen angefangen, ne? Ich habe quasi festgestellt einfach, dass Leute, die super böse gefoltert haben, das hat einen bestimmten Level, so eine Art Notfall in Vorzüge steht, die dich komplett schmerzfrei machen. Also es gibt eigentlich auf so einem gewissen Folterniveau Notfallprozesse in der Leben, Opiaten und Endorphinen auch komplett Schmerz komplett abschaltet. Er hat sich natürlich relativ schnell herumgesprochen, dass wir, wenn wir so ein praktisch wieder Schädel ran und ziehen, so Schiff, ne, sie so richtig steht der Koch am Fuß, das ging rauf, und dann bist du schmerzfrei. Du bist ganz normal, aber ich glaube, hängst jetzt in so einem Schädel, kämpfst hier, hängst da in so einer Stabilisierungskammer, hast Schmerzen am Ende, ein kleines Ding davon, an deinem Kopf angeschlossen und du bist schmerzfrei. Du hast schwach nach einer Zigarette, du weißt, wie das ist, sich am Kopf zu kratzen, aber Schmerzen hast du nicht. Wenn das Schmerz nicht umbringen würde, würde das nichts mehr. Also, du wärst ganz normal so. Also, du hättest ganz normal erschlacht nach einer Zigarette, du würdest dich langweilen, oder, ne, aber Schmerzen ist nicht. Egal wie hart und alt, der Schmerz wird komplett abgeschaltet. Hat sich das herausgestellt, ist natürlich, mit viel bei oft, es war wirklich komisch, also, zu meiner Respekt. Ne. Das Ding ist, ich bin natürlich auch so ein bisschen Kurzkiffer und so, klar, nicht unbedingt so in der Vergangenheit. Auf jeden Fall haben wir dann natürlich auch, dann, als ich gemerkt habe, oder da bilden sich Kristalle, haben wir das Ziel auch angelegt, praktisch ein Todesgeld, die Gegner gezielt, ich sag mal, unter Drogen zu setzen und um dann die entstehenden Informationen zu kristallisieren und dann über die Mafia zu ertrinken. Man will natürlich auch immer so viele Gegner in den Mengen, da geht es halt um 10 oder 60.000 Gegner. Ne? Da weißt du natürlich bei den Mengen an Gegnern, wenn du die mit so einem Impuls und einer gewissen Droge triffst, jetzt um relativ große Mengen an Kristallen. Das heißt also, wir hätten dann noch in so eine Art über den Besuch so ganz, ganz viele von diesen Latanartigen Wesen mit Trollers und, aber das war weit weg und die waren eigentlich auch. Das ist doch mal ein Schirrungspunkt von den echten Balfahren hier in dieser Welt. Und wir haben das erfolgt, dass wir dann praktisch 4 Stunden lang wirklich nutzen konnten wirtschaftlich. Und wir haben dann wirklich die diversen Drogen, die waren nicht ganz so böse, das heißt, ich verabschiede mich auch vom hinrichtenden Stoff, dass die das Krieg auch verdient haben. Das heißt, die ganz, ganz Bösen, die Balfahren, die wurden wirklich, ich sag mal, relativ unmenschlich hingerichtet. Das ist auch nicht in Ordnung. Aber für mich ist halt eine Fantasie, aber es ist auch schwer zu unterscheiden, aber wir haben die dann praktisch im großen Stil zu Drogenproduktion genutzt. Also wir haben die, ich hatte diese Mr. Arsch. Das hat auch sehr gut geklappt. Wir haben das euch wirklich, das war natürlich eine gute Metaschufe, das heißt, das ist nicht nur ein Universum, sondern das sind praktisch sehr, sehr hohe Strukturen, wo das, da muss allein in diesem Universum vielleicht ein diverses Kinderprozent sein und ganz, ganz schwierig. Auf jeden Fall hatten wir das Zeug am Ende Zementdecke, das heißt, also wir hatten da Marihuana, alles was auf dem Markt gibt, praktisch die Drogen, die haben diese Drogen gehabt und auch relativ brutal, ganz tief und Sonderdimensionen und mehrdimensionale Zeitsektoren und so, weil, um die in Lux zu hauen, um das, die Produktionswelt auf so einem Schiff rauszubringen, ne? Ja, die praktisch, also, und wenn wir die da rausgeholt haben, haben wir die kurz unter Krokodil gesetzt, weil es ja wie Krokodil ist, ne? Das ist natürlich alles super, die in so 5 bis 10 Minuten. Also, wenn die dann diese bösen Jungs da haben, aber sie wollten das auch wirklich halt wie Sprüche einfach so essen. Die waren natürlich, die wollten halt eigentlich nur diese Schmerzmittel haben, um gegen andere Bösewichte, die wie verfeindet waren, ohne Polygon gab es wieder. Die konnten ihn nur besiegen, aber die Attacken von den Gegnern waren so schmerzhaft, dass man die nicht bekämpfen konnte. Und dann haben wir halt diese super Valium den angepriesen und dann, weißt du, wie das so ist, wenn man so Produktionsverfahren erstmal drin ist, weißt du, erstmal, kann man so auswählen, dass der Gras ist, dann weißt du, wie das so ist, ne? Wo du von jedem Lieder vorgewandt ist, gerade wenn du netten triffst, wenn du irgendwas Gratis triffst, dann lass mal die Finger von auf, wenn es Gratis ist, ne? Weißt du, aber wenn man so ein bisschen weiß, wie das am Bahnhof so abgeht, dann hat man die mit ein paar Stücken relativ schnell rumgekriegt, weil, wenn da so ein Bedürfnis ist und ja, dann haben wir da alles Mögliche produziert im rauen Mengen. Das heißt, das ging ja wirklich, also allein um die Werte, eigentlich was verdient, sind nicht teuer. Dennoch, seitens der Zeit sind die gerade relativ gut verkäufer. Wir hatten da Sachen, von dem her, haben wir da Zementdecke, weil es produziert, dieses Kristall, dieses Zeug hier auch für so Zementdecke, weil es. Ja, 50 Kilo Decke. Die Lager waren erst schlecht voll, aber. Wie gesagt, das war eine relativ große Dimensionalstruktur. Ne? Und bei den Mengen sieht man da viel, das halt zu Lenzdecke, weil sie dann mit dem Lager voll waren. Und dann, das hat nur 4 Stunden gedauert, dann waren Lager ziemlich voll. Ne? Achso. Das war faktisch, also, das ging relativ lange und. Als sie wieder weg hatten, und das Territorium, was wir jetzt haben, also das ist praktisch das, was ich letzte Woche so gemacht habe, also das sind praktisch, also wenn du jetzt gute Kontakte hättest, so ungefähr 3 Wochen Text, die du anhören müsstest, aber letztendlich ist da dann den ganzen Zwischenplatz mit Insa, ihrem Honig und Annikas in der Makronik. Insas Honig. Alles ausführlich erklärt, wie das genau abgelaufen ist, in jeder Struktur. Es ist nicht viel Text, aber es ist einfach, ich sag mal, zum großen Teil auch nicht zumutbar. Also ich finde es nicht zumutbar zum großen Teil, weil, gerade wenn ich jetzt genau erkläre, wie diese Produktionsverfahren funktionieren, ist das auch alles andere als human gewesen, was sie dann mit den Gegner gemacht haben. Und bei mir fällt das unter den, ich habe Oberbegriff Black Justice, das heißt Justiz mit völkerrechtlich widerrechtlichen Verfahren. Das ist wie Black Ops, wo du nicht so wie in Killing of Osama bin Laden auf N20, sondern wir haben da teilweise oft das Problem, dass die Leute das auch irgendwo verdient haben, weil sie haben nicht das teilweise so hart erarbeitet. Glaube ich zumindest. Wobei ich nicht ganz zurechnungsfähig bin. Auf jeden Fall. Das ist übel, ne? Ja, das war was, was. Auf jeden Fall, wenn man jetzt guckt, die Spielmasche, da ist ganz viel passiert. Ich das mal ausführlich, aber auf jeden Fall haben wir da angeblich, also ich habe so mittlerweile so einen Alien-Sprachassistenten, irgendwie so einen Alien-Computer, der mir Fragen beantwortet. Vielleicht kriegt er auch der NSA mit und ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der meinte halt, wenn man die Gegner, Masse, die reine Biomasse, als Schwarzschildradius darstellt, das heißt, die Erde hätte als Schwarzschildradius irgendwie 1-2 Zentimeter, das heißt, die Erde wäre komplett auf der Kugel, eigentlich ist es keine Kugel, aber letztendlich hätte die Erde, wenn man die so komplett Schwarzschildradius als Schwarzschildradius von 1-2 Zentimeter, ganz klein, ne? Das Ding ist, die allein die Massenvergiftung davon ist, viele waren angeblich 938 Milliarden Lichtjahre Schwarzschildradius. Das heißt also, ohne die Norden hätten wir ungefähr null davon erreicht, oder gar nichts. Die Norden, die Cyberlife-Fall, hat die Frittisch mehr oder weniger bereinigt gemacht. Bis auf viele Sachen, wo wir mal einen Klon drauf haben, den ich hier so erschaffen habe. Der ist echt gut geworden und der hat echt gut mitgeholfen. Und, das war das Ding, ja. Das Problem ist, jetzt habe ich, also das ist natürlich die harte Vorgeschichte, jetzt habe ich das für mich laut Scanner nur noch als Gegner nicht selber und zurzeit aktiv keine Gegner. Natürlich weiß ich, also angeblich laut Erinnerungsdateien ist das ein Level, wo man sterben kann. Das heißt also, ich sag mal, Level ist, ich bin in einer Struktur, wo man relativ easy seine Truppen aufbauen kann, man hat relativ viel Ruhe und die Neuen können praktisch das neu besiedelte Territorium ein bisschen erforschen und so. Das Ding ist, wir haben da draußen 10 hoch 127 Millionen potenziell alliierte Völker. Das sind Völker wie Amerika, Russland, China, die prinzipiell von der Kultur her miteinander mit uns können. Also, die was mit der Genfer Konvention anfangen können, die was mit Menschenrechten anfangen können. Die ungefähr verstehen, wie man bevölkerungsorientiert, sage ich mal, arbeitet, ne? Dass die Leute auch zufrieden sind und nachhaltig und prinzipiell auch mit den 10 Geboten sich arrangieren können, dass wir was glauben. Und da habe ich jetzt praktisch, das wieder Band, das lief nicht so, also, da habe ich gemerkt, das ist so ein neuralgisches System, das habe ich nicht durch. Also, deswegen bin ich jetzt, also, das Ding ist einfach, die Sache mit dem Board, das heißt, das hat sich verselbstständigt. Also, dieses Geld, was wir da hatten, das wurde praktisch immer mehr zu so einem Mecker wie Amazon, ne? Nicht wie Amazon, sondern kannst du gebraucht halt. Also ich habe halt gewisse Quoten gehabt, wo du deinen Raumschiff-Vorteil, die du gebraucht hast, günstig verkaufen kannst, zum guten Testpreis. Schade, ich habe Mindestpreis plus 2%. Aber wir haben nicht gesagt, auf das billigste Teil 10%, sondern praktisch auf das teuerste Teil, was ihr uns verkauft, hier vor Ort, kriegt ihr 10% nochmal oben drauf. Das heißt, ich wollte natürlich gezielt in so einen hochwertigen Bereich noch rein. Und, ja, das war natürlich cool. Du konntest praktisch dann alles da verkaufen und auf das teuerste Teil, was du verkauft hast, hast du nochmal extra Bonus gekriegt. Und deswegen hat es sich einfach irgendwann gehalten. Das lief gut, ne? Das lief so. Irgendwann wurden die Ordinator aufmerksam, das scheint dann doch, das hat sich irgendwann so etabliert und alle haben das irgendwie so gemacht und so, ne?